Erster, es war ruhig. Paulus rief die Freunde. Er sprach mit ihnen und sagte auf Wiedersehen. Dann ging er nach Makedonien. Zweiter, er reiste durch das Land. Er sprach viel mit den Leuten und machte Mut. Dann ging er nach Griechenland. Dritter, er blieb 3 Monate dort. Dann wollte er mit dem Schiff nach Syrien fahren. Aber die Juden wollten ihm etwas Böses tun. Darum reiste er zurück durch Makedonien. Vierter, Sopater ging mit ihm. Er war der Sohn von Pyrrhus aus Beröa. Aristarchus und Sekundus aus Thessalonich gingen auch mit. Gaius aus Derbe und Timotheus waren dabei. Tychikus und Trophimus aus Asien waren auch dabei. Fünfter, sie gingen schon voraus und warteten in Troas auf uns. Sechster, wir fuhren nach dem Fest von Philippi weg. Nach 5 Tagen kamen wir in Troas an. Dort blieben wir 7 Tage. Siebter, am 1. Tag der Woche trafen wir uns, um Brot zu teilen. Paulus sprach zu den Leuten. Er wollte am nächsten Morgen wegfahren. Darum redete er bis Mitternacht. Achter, in dem Zimmer oben waren viele Lampen. Neunter, ein junger Mann saß am Fenster. Er hieß Eutychus. Paulus redete sehr lange. Der junge Mann wurde müde und schlief ein. Er fiel aus dem 3. Stock. Er war tot. Zehnter, Paulus ging hinunter. Er beugte sich über ihn und umarmte ihn. Er sagte, habt keine Angst. Er lebt noch. 11. Paulus ging wieder nach oben. Er teilte das Brot und aß. Dann sprach er noch lange mit den Leuten, bis es Morgen wurde. Dann reiste er weiter. 12. Die Leute brachten den Jungen lebend weg. Sie waren sehr froh. 13. Wir gingen schon zum Schiff und fuhren nach Assos. Paulus sollte dort zu uns kommen. Er wollte zu Fuß dorthin gehen. 14. In Assos trafen wir Paulus. Wir nahmen ihn mit auf das Schiff und fuhren nach Mytilene. 15. Am nächsten Tag fuhren wir nach Chios. Am Tag danach fuhren wir nach Samos. Und am nächsten Tag kamen wir nach Milet. 16. Paulus wollte nicht nach Ephesus fahren. Er wollte keine Zeit in Asien verlieren. Er wollte, wenn möglich, zum Pfingstfest in Jerusalem sein. 17. Von Milet aus schickte er Boten nach Ephesus. Er bat die Ältesten der Gemeinde, zu ihm zu kommen. 18. Als sie bei ihm waren, sagte er, ihr wisst, wie ich von Anfang an bei euch war. 19. Ich habe dem Herrn gedient. Ich war immer freundlich und habe geweint. Die Juden haben mir viel Ärger gemacht. 20. Ich habe euch alles erzählt, was gut für euch war. Ich habe euch in der Öffentlichkeit und in euren Häusern gelehrt. 21. Ich habe Juden und Griechen gesagt, dass sie zu Gott kommen und an Jesus Christus glauben sollen. 22. Jetzt gehe ich nach Jerusalem. Ich weiß nicht, was dort mit mir passieren wird. 23. Der Heilige Geist sagt mir in jeder Stadt, dass ich gefangen genommen werde und leiden muss. 24. Aber mein Leben ist mir nicht wichtig. Ich möchte meine Aufgabe erfüllen. Ich möchte die gute Nachricht von Gottes Liebe erzählen. Das ist die Aufgabe, die Jesus mir gegeben hat. 25. Ich weiß, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Ich habe euch von Gottes Reich erzählt. 26. Darum sage ich euch heute, ich bin nicht schuld, wenn jemand verloren geht. 27. Ich habe euch alles erzählt, was Gott von euch will. 28. Passt gut auf euch auf. Passt auf alle Menschen in der Gemeinde auf. Der Heilige Geist hat euch gegeben, auf sie aufzupassen. Helft der Gemeinde von Jesus, die er mit seinem Blut gekauft hat. 29. Ich weiß, dass nach meinem Tod böse Menschen kommen werden. Sie sind wie Wölfe und werden die Gemeinde zerstören. 30. Auch aus eurer eigenen Mitte werden Männer kommen. Sie werden falsche Dinge sagen und die Leute von Jesus wegziehen. 31. Darum passt auf. Denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht geweint habe und jeden von euch gewarnt habe. 32. Jetzt gebe ich euch Gott. Er kann euch stark machen. Er kann euch das Erbe geben, das er allen seinen heiligen Menschen versprochen hat. 33. Ich wollte kein Silber, Gold oder Kleider haben. 34. Ihr wisst selbst, dass ich mit meinen Händen für mich und meine Freunde gearbeitet habe. 35. Ich habe euch immer gezeigt, dass wir arbeiten müssen, um den Schwachen zu helfen. Denkt an die Worte von Jesus, geben ist besser als nehmen. 36. Nachdem er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen. 37. Alle weinten laut. Sie umarmten Paulus und küssten ihn. 38. Sie waren besonders traurig, weil er gesagt hatte, dass sie ihn nicht mehr sehen würden. Dann brachten sie ihn zum Schiff.